Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 bis 9. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott segne dieses Wort. Herzliches Geben. In diesem Bibelabschnitt hier, dieser Bibelpassage aus dem 2. Korintherbrief, lernen wir mehr über herzliches Geben. Und Paulus schreibt hier eben, dass er an die Korinther, die Glaubensgemeinde dort, und erinnert sie daran, dass sie gut daran tun, ihr Versprechen, dass sie der Glaubensgemeinde Jerusalem helfen wollen und wollten, dass sie eben ihnen helfen mit Spenden. Denn zu der Zeit waren eben die jüdische Gemeinde, die Christen aus der jüdischen Gemeinde eben nicht nur verfolgt, sondern auch ausgegrenzt, oft von ihrer eigenen Familie, also Leute, die nicht zu Christus kamen. Und die Leute waren eben auch die Christen zu der Zeit in der Jerusalem-Glaubensgemeinde, waren eben auch bedroht und ausgegrenzt von der römischen Herrschaft. Denn Palästina zu der Zeit eben, die israelitische Gemeinde stand eben unter der Herrschaft der Römer, ja, sodass eben die frühchristliche Gemeinde angewiesen war auf Spenden von anderen und hier aus der korinthischen Glaubensgemeinde. Und Paulus ermahnt und ermutigt sie, in sich zu kehren und nochmal ihnen ins Herz zu sprechen, dass sie eben dann doch herzlich spenden und herzlich geben und sich um die anderen Menschen kümmern. Nicht unter Zwang. Ja? Und für uns ist wichtig zu verstehen, dass wir, wie Paulus eben dann schreibt, dass wir eben auch, dass wir uns um Christus Körper, also wir selber als Brüder und Schwestern der als Christen sind eben Teil von Jesus Christus Körper und bilden die Kirche sozusagen. Die Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche ist, das ist die Glaubensgemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus folgen, in einer persönlichen Beziehung mit Christus stehen. Und wir tun gut, uns daran zu erinnern, dass eben, wie Paulus uns hier auch erinnert, dass wir nicht aus Zwang uns um andere Menschen kümmern, vor allem eben auch Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und Spenden geben, um irgendetwas zu erreichen oder unter Zwang, wie er schreibt. Ja? Denn Gott liebt eben Menschen, die gerne geben. Ja, und der Heilige Geist spricht uns ins Herz, wo und wie, wem wir helfen können und nicht um irgendetwas von Gott zu bekommen. Das ist auch falsch, eine falsche Denkweise. Damit uns Gott vielleicht mehr liebt oder weniger, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Denn warum? Alles, was wir haben, kommt von Gott. Ich wiederhole. Alles, was wir haben, unsere Arbeit, wenn wir Wohnung, Kleidung, Essen auf unserem Tisch haben, materielle Dinge, egal was es ist, alles ist ein Geschenk von Gott und es kommt von Gott. Und so macht es nur Sinn, dass wir eben Gott wieder zurückgeben, was er uns schon gegeben hat. Aber es ist so, dass wir dieses tun aus einer Herzensangelegenheit, also herzliches Geben, weil Jesus Christus in unseren Herzen lebt und in und durch uns wirkt. Daraus resultiert das, dass wir geben. Und nicht um irgendwelche guten Taten zu vollbringen, damit wir irgendwie unsere Erlösung verdienen oder sowas. Wir sind schon erlöst, ein für alle Ewigkeit. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren und wir können sie auch nicht verdienen durch gute Taten. Ganz, ganz wichtig. Die Bibel sagt uns das und das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht die Motivation, die hier auch Paulus anspricht, sondern er sagt uns eben, wenn wir auch großzügig auch, das heißt jetzt nicht, dass wir eben alles, was wir besitzen, weggeben sollen oder müssen, sondern einfach durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht, genau sagt, was dann wie und wo und uns hilft auch zu verstehen, dass eben alles von Gott kommt. Und das Versprechen ist eben so, dass wir alles haben werden, was wir brauchen und sogar noch etwas übrig behalten. Das ist Gottes Versprechen hier. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch wenn wir wenig haben oder scheinbar oder was heißt wenig, was ist viel. Es kommt darauf an unsere Herzensangelegenheit, ja, dass eben Gott unsere Herzen sieht und uns auch hilft, wenn wir uns ihm zuwenden, auch zu fragen, wem kann ich helfen und wie kann ich dir dienen, lieber Herr Jesus, hilf mir damit. Und er hilft uns dann. Ja? Und das ist herzliches Geben. Und Paulus hilft eben uns hier in seinem Brief nochmal zu verstehen, dass es wichtig ist, dass wir uns vor allem um die Glaubensgemeinde, Brüder und Schwestern in Christus, egal wo sie sind in der Welt, auch kümmern, ob das nun über Spenden sind oder auch Gebete sprechen für andere, ja, darauf kommt es an. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns ermahnst und ermutigst und erinnerst, was eben herzliches Geben bedeutet, dass es eine Herzensangelegenheit ist und dass wir verstehen, dass alles von dir kommt, alles, was wir haben, ob das so materielle Dinge sind und vor allem eben unsere persönliche Beziehung mit dir, dass es ein Geschenk ist. Und wir beten, dass alle Menschen, wenn sie denn geben, dass sie das nicht aus Zwang tun, sondern einfach aus einem Herzen, das dir zugewandt ist, unserem Herrn Jesus. Und daraus resultiert dann eben das herzliche Geben. Und hilf uns bitte damit. Das kann uns auch nur der Heilige Geist ins Herz sprechen. Manchmal wissen wir wirklich nicht genau, wir wollen gerne was geben, wissen aber nicht genau, was zu tun ist. Und du hilfst uns dann und du sprichst uns dann das ganz klar ins Herz durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und dass du uns liebst, egal wie viel oder wie wenig wir haben. Und wir danken dir für alles, für deine Gnade und deine Liebe und dass du dich um uns kümmerst und dass du für uns da bist. Wir beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.